Gestern war er alt, heute ist er älter geworden und sehnt sich nach den spitzen Zweigen im Wald, dem Anstrich, der ihm eben bei Laune umso bewusster wird. Die Stachelbeeren schmecken grün, sauer und jeder Riss auf seiner Haut liegt aufgebahrt auf bleichen Knochen und jedes Weinglas, das er trinkt, erinnert ihn an diese Zweige, indem er die Kratzer in den Falten bewahrt.